طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم الله سأل أباما استسلام هات سيكن الله سيكن هل زن قفيت محمد فقال ديني جن دي إن زن فوس شفن تريتن بس أن دين تاك أن دين كاين فاتر في دي زن دي زن سون اس أوف كومت فيت نوخ أن زون في زن زن فاتر. دي هودي كابل اس مواقيت الحج، مواقيت استبلغ الفن ميقات. ميقات gesetzlich gesehen ist ein Ort, an dem man einen Gottesdienst verrichtet, eine Ibadah, oder die Zeit, zu der man einen Gottesdienst verrichtet. In Bezug auf die Hajj und Bezug auf die Hajj gibt es Mawaqit in Bezug auf die Zeit und auch in Bezug auf den Ort. In Bezug auf die Umrah gibt es nur Miqat in Bezug auf den Ort. In Bezug, was den Miqat der Zeit angeht, so hat Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf den Hajj gesagt in Surat al-Baqarah im Vers 197 auf der Seite 31 in dem Druck, Koran-Druck von Al-Madina: Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate, das sind Shawwal, Dhul-Qi'dah und die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, wie wir jetzt demnächst gleich sehen werden. Shawwal, Dhul-Qi'dah und die 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und das sind eben der 10., 11. und 12. Monat, beziehungsweise der 10., 11. und die ersten 10 Tage vom 12. Monat von Dhul-Hijjah, wo die Hajj dann stattfindet. Und Shawwal ist der Monat nach Ramadan. Wer also in diesen Monaten beabsichtigt, Hajj zu machen und in den Weihezustand tritt, das heißt Ihram macht, der muss bestimmte Dinge vermeiden ab diesem Zeitpunkt und darf sie nicht mehr begehen. Wie wir im Einzelnen sehen werden, wenn es geht um Mahdurat al-Ihram und die Dinge, die man im Ihram-Zustand nicht mehr machen darf, im Weihezustand nicht mehr machen darf. Bestimmte Aussagen oder bestimmte Taten. Und dass man sich an bestimmte Regeln halten muss. Was die örtlichen Mawaqit angeht, die örtlichen Begrenzungen, so sind es Begrenzungen, also örtliche Grenzen, die der Hajj oder der Mu'tamir nicht überschreiten darf. Also örtliche Grenzen, die der Hajj oder der Mu'tamir nicht, also das heißt, der Hajj machen will oder der Umrah machen will, nicht überschreiten darf, ohne Ihram gemacht zu haben, ohne in den Zustand, in den Weihezustand übergegangen zu sein, das heißt ohne die Absicht gefasst haben, Umrah zu machen oder Hajj zu machen und auch die Talbiyah ausgesprochen zu haben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma die folgenden Stellen für uns definiert, wenn wir nach Mekka gehen wollen, um eine Umrah zu machen oder nach Mekka gehen wollen und Umgebung, um eine Hajj zu machen. Ich erwähne die Orte, auch wenn sie jetzt nicht einem sehr bekannt sein werden, aber wenn man aus der Gegend von Medina kommt, dann ist es Dhul-Hulayfah, und wenn man aus Asham kommt, ist es Al-Juhfah, und wenn man aus der Gegend von Najd kommt, also die Gegend von heutigen Riyadh, Saudi-Arabien, dann ist es Qarn al-Manazil, und wenn man aus dem Jemen kommt, dann gibt es eine Ortschaft, der ist Yalamlam, und wenn man von weiter her kommt, dann muss man auch von diesen Orten spätestens Ihram machen. Und wenn man in diesen Zonen lebt, dann macht man Ihram von der Stelle aus, wo man wohnt. Also das heißt, die Leute von Mekka machen Ihram für Hajj, für aus Mekka, für Hajj und nicht für die Umrah. Das Hadith ist muttafaqun alayh. Also ich habe nur die Bedeutung des Hadiths vorgelesen und nicht den Wortlaut. Und bei Muslim heißt es im Hadith von Jabir, und die Stelle, ab der die Leute von Irak Ihram machen müssen oder die Talbiya machen müssen, ist Dhatu Irq. Das sind Ortschaften, die bekannt sind unter den Leuten, die dort leben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie spätestens den Ihram gefasst haben. Die Weisheit oder eine Weisheit, die dahinter steckt, dass man bis zu diesem Zeitpunkt bestimmte, dass man zu diesem Zeitpunkt in den Ihram eingetreten sein muss, ist aus Ehre und für das geehrte und edle Haus Allahs, dass er dadurch geehrt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Zonen wie einen Zaun oder eine Schutzmauer gemacht um Mekka, um Al-Haram. Und Mekka ist gemeint, also gemeint ist die ganze Haram-Zone, meine ich jetzt. Und derjenige, der Hajj macht oder Umrah macht, darf nicht diese Grenzen überschreiten, ohne Ihram gemacht zu haben. Das heißt, ohne in den Weihezustand übergegangen zu sein. Na. Das weiteste von diesen ist Dhul-Hulayfa. Das weiteste von diesen Mawaqit ist Dhul-Hulayfa, das ist der Miqat von den Leuten von Medina. Und er ist etwa, also wenn man es misst, mit wie lange man braucht, um dorthin, wie lange man braucht, um diese Entfernung zu reiten, dann würde man ungefähr damals, hätte man 10 Tage lang gereitet auf einem Kamel. Na. Diese Mawaqit gelten sowohl für denjenigen, der Hajj macht, als auch für denjenigen, der Umrah macht. Wenn man an diesem Ort vorbeigeht und keinen Ihram gemacht hat, dann muss man sofort zu diesem Miqat wieder zurückkehren, um von dort aus Ihram zu machen. Hat man den Ihram gemacht, nachdem man schon diese Stellen überschritten hat, dann muss man ein Opfer leisten, eine Fidya. Und wie ist es in Bezug, also braucht man auch nicht mehr zurückgehen, sondern man hat einfach, weil der Fehler ist schon geschehen, denn man hat schon zu spät Ihram gemacht. Und wenn man zum Beispiel aus einem Ort kommt, wo es keinen Miqat gibt, denn das sind Ortschaften außenrum, um Makka außenrum. Wenn man aus einem Ort kommt, wo man nicht an einem Miqat vorbeikommt, dann muss man, wie Umar ibn Khattab gesagt hat, und der Hadith ist natürlich mawquf bei al-Bukhari, unzuru ila hadwiha min tariqikum. Das heißt, dann muss man sich an dem Miqat orientieren, der einem am nächsten ist. Und wenn man auf der gleichen Höhe ist wie der nächste Miqat, der zu einem ist, dann muss man von dort aus dann den Ihram, in den Ihram-Zustand umgehen. Und wie ist es mit Leuten, die zum Beispiel aus Ägypten kommen und nicht bei Al-Juhfa vorbeikommen, wie es heutzutage sehr oft der Fall ist, weil sie eben von Ägypten über das Rote Meer nach Jidda mit dem Schiff fahren. Dann Jidda ist nämlich kein Miqat. Jidda, manche Araber sagen Jidda und manche Araber sagen Jidda, ist innerhalb der Miqat-Zone. Und deswegen müssen sie schauen, wie weit Juhfa entfernt wäre. Also wenn sie zum Beispiel Al-Juhfa angenommen 30 Kilometer weit weg wäre von Mekka, dann müssen sie ebenso, wenn sie vom Meer kommen, sobald sie 30 Kilometer weg sind von Mekka, den Ihram fassen, in den Ihram-Zustand umgehen. Also man kann sich das vorstellen, wie man einen Zirkel setzt und dann einfach einen Kreis dreht. Abhängig von dem nächsten Miqat, an dem man normalerweise vorbeikommen würde. So. Und ebenfalls ist es für jemanden, der mit dem Flugzeug kommt, jemand, der mit dem Flugzeug kommt, und das machen viele Leute falsch, sie kommen mit dem Flugzeug und fassen den Ihram dann erst, wenn sie in Jidda ankommen. Und das ist falsch. Denn wie ich gesagt habe, Jidda, da ist zwar der Flughafen und da landen alle Hujjaj, alle Pilger, aber Jidda ist kein Miqat für niemanden außer für die Leute von Jidda selbst. Und manche Leute denken sogar, dass sie erst Ihram machen müssen, sobald sie, bevor sie den Haram, bevor sie die heilige Zone betreten. Das ist auch eine falsche Sache. Was die Leute von Mekka angehen, auch wenn das die wenigsten Muslime sind, ist es trotzdem wichtig zu wissen, denn für sie muss es auch eine Regelung geben. Und aus dem zweiten Grund, denn es kann sein, dass man für eine längere Zeit in Makka leben möchte. Oder dass man dort Urlaub macht. Und wenn man Urlaub macht und länger als 4 Tage in einem Ort bleibt, dann ist man nach der Mehrheit der Gelehrten Muqim geworden, sesshaft geworden. Insofern ist die Regelung sehr wichtig. Die Leute von Makka, wenn sie Hajj machen wollen, machen sie es von dem Ort aus, wo sie sind, also von Makka aus. Wenn sie allerdings Umrah machen wollen, dann müssen sie aus der Haram-Zone, aus der heiligen Zone rausgehen. Und dann, sobald sie herausgegangen sind, fassen sie die Absicht der Umrah und treten dann in den Weihzustand über, wie wir bald sehen werden. Und dann dürfen sie wieder in die heilige Zone reingehen und dann ihre Umrah vollziehen. Das gilt für die Leute aus Mekka oder für diejenigen, die dort sesshaft geworden sind. Und ebenso zum Beispiel, wenn ich in Jidda wohne, dann normalerweise müsste ich von Jidda meinen Ihram fassen, in den Weihzustand übergehen. Wenn ich allerdings nach Medina gehe und eine längere Zeit in Medina wohne und dort sesshaft geworden bin, dann gilt für mich natürlich nicht mehr der Miqat von Jidda, sondern gilt für mich der Miqat von Medina, Dhul Hulayfa, wie wir gesagt haben. Und genauso verhält es sich mit dem Flugzeug. Man schätzt entweder die Zeit ab, nach der man ungefähr sich über dem Miqat befindet, für den es gilt. Oder in heutiger Zeit kann man den Piloten fragen oder den Co-Piloten fragen oder jemanden fragen, der sich auskennt. Und wenn es eine islamische Fluggesellschaft ist, dann sagen sie einem sogar Bescheid, wann der Miqat ist, wann man sich über der Miqat-Zone befindet, und man muss dann die Absicht fassen. Wie gesagt, wenn man nicht Bescheid gesagt bekommt, dann muss man es abschätzen. Dann muss man abschätzen und fragen, wie viele Kilometer, wie lange dauert der Flug von dem Ort, wo man losfliegt, bis dem Miqat, der für einen gilt. Und dann kann man fragen, wie lange das Flugzeug ungefähr braucht, um dorthin zu fliegen. Oder man sieht es heutzutage, subhanallah, sogar am Bildschirm teilweise. Und dann weiß man ungefähr, wann man sich über dem Miqat befindet. Und dann fasst man die Absicht des Ihram und geht in den Weihzustand über. Na, und sagt die Talbiya, auch wenn es in der Luft ist. Und man darf eben nicht erst warten, bis man in Jidda ankommt. Na, und auch nicht in einer Ortschaft Bahra. Manche Leute denken, sie müssen in Bahra, eine Ortschaft zwischen Jidda und Makka, die in den Ihram-Zustand übergehen. Na, wem so etwas passiert oder passiert ist, für den ist Pflicht, ein Opfer zu leisten, eine Fidya. Wie wir aber diese Regelungen werden wir später noch sehen. Na. Manche Leute denken, dass sie unbedingt nach dem Ihram Ghusl machen müssen. Und sie sagen, das ist im Flugzeug nicht möglich und deswegen warte ich, bis ich in Jidda ankomme. Und das ist auch falsch. Denn erstens ist Ghusl keine Pflicht, sondern es ist Mustahab oder eine Sunnah. Und deswegen kann man, sich auch vorher reinigen, bevor man ins Flugzeug steigt. Und auch die Kleidung anziehen, bevor man ins Flugzeug steigt. Denn die Kleidung vom Hajj, wie wir demnächst sehen werden, denn Ihram bedeutet nicht, dass man die Kleidung anzieht, sondern Ihram besteht aus mehreren Dingen. Aus zwei Dingen. Erstens, dass man die Absicht fasst und zweitens, dass man die Talbiya ausspricht, wie wir sehen werden. Das heißt, man sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, was man will. Man sagt, labbaik Allahumma hajjan oder labbaik Allahumma umratan oder labbaik Allahumma hajjan wa umrah, wie wir gleich sehen werden. Das ist der Ihram. Das heißt, selbst wenn man den Ihram fasst, man kann praktisch den Ihram fassen, die Absicht des Ihram fassen und danach erst die Kleidung anziehen vom Hajj. Dann ist es aber danach Pflicht. Oder man kann erst den Ihram anziehen und dann, wann man möchte, die Absicht fassen. Weil manche Leute denken, der Ihram ist die Kleidung, die weiße Kleidung, die der Pilger und der Umrah macht, anzieht. Und sie nennen das sogar Ihram. Manche Leute nennen die Kleidung, die zwei Tücher, die der Mann anhat, Ihram. Und das ist nicht richtig. Und Ihram ist der Zustand, in dem man sich befindet. Ihram ist die Absicht, die man fasst. Und den Willen, der Wille, den man hat. Nicht nur der Wille, sondern auch die Tat. Weil den Willen hat man, seitdem man sein Ticket gekauft hat, zum Beispiel. Aber deswegen ist man noch nicht im Ihram-Zustand. Auch nicht, wenn man die Kleidung angezogen hat. Man kann die Kleidung auch zum Anprobieren anzuziehen. Sondern wenn man die Kleidung angezogen hat und eben die Talbiya ausgesprochen hat, Labbaik Allahumma, Hajjan oder Umrah oder beides. Na, und wenn man allerdings Ihram gefasst hat vor diesen Zonen, dann ist das in Ordnung. Allerdings muss man den Ihram nochmal fassen, sobald man zu dem Miqat kommt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Grenzen definiert. Das heißt, man gibt sein Bestes. Allah subhanahu wa ta'ala legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Aber man gibt sein Bestes und versucht den Ihram zu fassen in dem Miqat, wo man sich befindet. Wie gesagt, wenn man mit den Autos kommt, ist es einfacher, wenn man Ortschaften vorbeifährt. Allerdings im Flugzeug bekommt man es entweder gesagt oder man gibt sein Bestes, um eben nicht diese Grenzen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns gesetzt hat, zu überschreiten. Na, und wenn man zum Beispiel sein Ihram zu spät gefasst hat und also erst nach dem Miqat gefasst hat und es ist einem klar geworden, dann muss man ein Opfer leisten, ein Schaf schlachten lassen, das unter den armen Leuten im Haram, das heißt bei der heiligen Moschee in Mekka, verteilt wird. Und er darf davon nichts essen. Oder er teilt sich das Siebtel einer Kuh oder eines Kamels. Das heißt, sieben Leute dürfen sich ein Kamel und eine Kuh teilen, wenn alle sieben irgendwas gemacht haben, wofür sie Fidya zahlen müssen. Dann reicht es, wenn sie alle zu siebt eine Kuh oder ein Kamel opfern. Oder jeder einzeln opfert ein Schaf. Dem Muslim ist es Pflicht, dass er sich kümmert um die Angelegenheiten seiner Religion und dass er jeden einzelnen Gottesdienst auf die Art und Weise verrichtet, wie der Gesandte Allah s.a.w. es verrichtet hat, auf die genaue Art, wie es gesetzlich ist. Denn nur dann wird es angenommen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns extra darauf hingewiesen und hat gesagt, dass wir die Rituale von ihm übernehmen sollen. Na. Wie geht man in den Ihram-Zustand ein? Das erste Ritual, was man macht als Pilger, ist praktisch der Ihram. Das erste, was man macht als Ritual, als Teil der Hajj, ist der Ihram, der Weihzustand, in dem man übergeht. Es ist die Absicht, die man fasst. Es ist zum größten Teil die Absicht, die man fasst. Und es wurde Ihram genannt, weil, also wie man sehen kann, ist die Wortwurzel von Ihram sind drei Buchstaben, Ha und Ra und Mim. Und Haruma heißt, es wird verboten. Warum? Weil sobald er den Weihzustand angenommen hat, den Ihram-Zustand angenommen hat, werden ihm bestimmte Dinge verboten ab jetzt. Deswegen nennt man diesen Zustand Ihram. Und diese Dinge waren ihm vorher erlaubt. Aber er verbietet sie sich gemäß des Befehls des Gesandten Allahs und um diesen Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala zu verrichten. Und dazu gehört zum Beispiel, was jetzt für ihn verboten wird, ist wie die Heirat oder das Kürzen der Fingernägel oder das Kürzen der Haare oder das Rausreißen der Haare oder das Parfümieren, das heißt sich selbst zu parfümieren und bestimmte Kleiderarten. Es gibt einige Dinge, die man tun sollte, bevor man in den Ihram-Zustand eingeht. Der erste ist Al-Ightisal, also Ghusl. Man soll sich ganz waschen. Man soll seinen ganzen Körper waschen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam wuscht sich für seinen Ihram. Und es ist sauberer und entfernt die üblen Gerüche. Und es kann sein, dass man tagelang nicht mehr in der Lage sein wird, sich zu waschen. Na. Und wenn man kein Wasser hat, kann man stattdessen Tayammum machen. Und dieser Ghusl ist auch mustahab, selbst für die menstruierende Frau oder die Frau, die sich in der Nachgeburtphase befindet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es im Hadith von Muslim heißt, hat Asma ibn bint Umays radiallahu anha, obwohl sie sich in der Phase befand, nachdem sie ein Kind geboren hat, hat er ihr anbefohlen, die Ganzkörperwaschung durchzuführen. Und auch hat er sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha anbefohlen, für die Hajj den Ghusl durchzuführen, obwohl sie menstruierte. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist offensichtlich die Reinheit und die Entfernung von gehassten Gerüchen. Na. Als zweites soll derjenige, der in den Ihram-Zustand übertreten will, soll er solche Haare vom Schnurrbart oder von den Achseln oder von den Schamhaaren entfernen, wo er denkt, dass sie im Laufe des Ihram, in seines Weihzustandes, wachsen würden, so an Länge gewinnen würden, dass er sie entfernen müsste oder wollte. Und nachher darf er es nicht mehr. Und diese Sache ist keine Sünde des Ihram an sich, sondern einfach, weil es zur Sunna gehört, dass man bestimmte Haare kurz hält, die, was ich genannt habe. Und deswegen wird man danach nicht mehr in der Lage sein, nach dem Ihram diese Sachen zu entfernen. Deswegen soll man sie vorher entfernen. Aber es ist an sich keine Sunna des Ihram. Wie viel Millimeter? Es geht nicht um Millimeter, aber schade, wir haben erwähnt ganz am Anfang, es geht nicht um Millimeter, es geht um Zeitperioden, die man nicht überschreiten darf. Man soll keine 40 Tage überschreiten, wenn man nicht, bevor man nicht diese Sachen gekürzt hat. Die Schamhaare, die Achsenhaare. Nein. Und die Haare des Schnurrbartes sollen nicht eine Länge annehmen, die auf die Lippen wachsen. Nein. Und vom Barthaaren nimmt man gar nichts weg. Also weder im Ihram noch sonst wann. Drittens soll man, bevor man in den Ihram-Zustand übergeht, sich einparfümieren. Zum Beispiel Misk oder Bachur. Bachur ist, so viel ich weiß, Weihrauch. Eine Art von Holz, die man verbrennt. Oder Rosenwasser. Denn Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. Also sie sagte, dass sie den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم einparfümiert hat, bevor er in den Ihram-Zustand übergegangen ist und nachdem er den Ihram-Zustand verlassen hat, bevor er Tawaf gemacht hat um das Heilige Haus. Wir werden sehen, dass der Tawaf natürlich ein Bestandteil, ein Rücken der Arkan des Hajj ist. Und auch der Umrah. Und Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, wenn der Muhrim sich einparfümieren möchte an seinem Körper, dann ist es eine gute Sache. Aber gemeint ist der Muhrim, also bevor er in den Ihram-Zustand eintritt. Weil nachdem er in den Ihram-Zustand eingetreten ist, dann gehört das zu den verbotenen Dingen. Allerdings ist es keine Pflicht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es gemacht, aber hat es den Leuten nicht angeordnet. Und für die folgenden Sachen liegt ein bestimmter Hadith zugrunde. Und zwar, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gefragt worden ist, man sagte, über diejenigen Dinge, die man als Muhrim nicht tragen darf. Über diejenigen Dinge, die man als Muhrim, das heißt jemand, der sich im Ihram-Zustand befindet, nicht tragen darf. Er sagte, La yalbasul qummas, wala al-amaim, wala al-sarawilat, wala al-baranis, wala al-khifaf, illa alla yajida na'lain, falyalbas khuffain, وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الأشياء ثيئا مسه الزعفران أو الورس. Dieser Hadith ist bei Ibn Majah und Sahih. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, bestimmte Sachen zu tragen. Asal Qummas ist der Plural von Qamis, ist alles, was zugeschnitten ist für den oberen Körperteil. Also heutzutage zum Beispiel T-Shirt oder Jacke oder Pullover. Alles, was für den oberen Körperteil zugeschnitten ist, für den Körper zugeschnitten ist, wo man zum Beispiel die Hand reintun kann und so weiter. Das hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam denjenigen, der im Hajj ist oder in der Umrah sich befindet, verboten. Wala al-amaim, amaim ist der Plural von imamah und ist all das, was den Kopf bedeckt. Alle Formen von Kopfbedeckung, sei es eine Mütze, ein Turban oder sonst etwas. Das gilt natürlich für den Mann. Aber die Erklärung kommt noch. Wala sarawilat. Sarawilat ist der Plural von Sarwil. Und Sirwal, der Plural von Sirwal. Und ist alles, was den unteren Körperteil bedeckt. Unteren Körperteil bedeckt. Nicht den ganzen unteren Körperteil, sondern besonders Sachen wie Unterhosen oder lange Unterhosen. Das ist Sirwal. Das ist auch zugeschnitten für die Beinform. Dass man es anzieht. Das ist verboten. Walal Baranis. Baranis ist der Plural von Burnus und ist alles ist ein Anzug, was den ganzen Körper bedeckt. So ähnlich auf Deutsch Kapuzenmantel. Auf Deutsch Kapuzenmantel. Das ist auch verboten. Walal Khifaf. Khuf ist der Plural von Khuf. Das ist das, sind die Ledersocken. Ledersocken. Und gemeint sind nicht nur Ledersocken, sondern überhaupt Socken. Weil, warum? Also ihr seht, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erklärt uns im Einzelnen, was verboten ist. Denn auch Huff und auch Jawrab, also sei es die Ledersocken oder auch Strumpfsocken, Stoffsocken oder Baumwollsocken, alle sind für den Fuß zugeschnitten, also verboten. Illa an la yajida na'lain, es sei denn, man findet keine Schuhe, die eben nicht über den Knöchel hochgehen. Es sei denn, man findet keine Schuhe, dann darf man solche Ledersocken anziehen, wenn man sie unterhalb der Fußknöchel schneidet. Also man sieht eindeutig, die Schuhe oder die Strümpfe, egal was man anhat, dürfen nicht über die Fußknöchel drüber gehen. وَلَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانِ und zieht nichts von den Kleidern an, das von Za'faran berührt worden ist, Safran auf Deutsch. Ich habe auch einen anderen Namen gefunden, Allahu a'lam, ich habe den noch nie gehört, Krokus, was mehr sagt. Krokus. Nicht Krokus. Krokus. Krokus. Aber Safran ist bekannt. Und Wars. Wars ist auch eine Art Parfum. Oder eine Art Geruch. Also alles, was einen Geruch hat da, und an die Kleidung gekommen ist, ist verboten. Was allerdings erlaubt ist und Sunna ist, ist, dass man sich parfümiert. Zum Beispiel am Gesicht oder am Hals oder sonst wo. Und danach die Kleidung des Ihram anzieht. Mit anderen Worten, man soll sich von allem befreien, was zugeschnitten ist auf irgendein Körperteil. Das nennt man vor allem Machita. Nicht genäht, wie manche Leute denken. Es geht nicht um genähte Sachen, sondern es geht um zugeschnittene Sachen auf den Körper. Insofern, wenn man keinen, und der Gelehrte sagte, wenn man keinen Izar findet, Izar ist ein Untertuch. Ist ein Tuch, was man unten bindet. Okay? Wenn man so etwas nicht findet, dann ist es erlaubt, wie es im Hadith heißt, As-Sarawil liman la yajidu al-Izar wal-Khuffain liman la yajid an-Na'lain lil-Muhrim. Der Hadith ist bei An-Nasa'i al-Sahih. Das bedeutet, wer keinen Izar hat, kein Untertuch hat, für ihn reicht Sirwal aus. Das heißt, so eine Unterhose. Eine lange Hose. Und wer keine Schuhe findet, die unter dem Fußknöchel geschnitten sind, dem reichen auch die Socken aus, die abgeschnitten sind unter dem Fußknöchel. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nachm Salat inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir machen weiter. Beim vierten Punkt von den Sachen, die man beim Ihram beachten sollte. Und zwar ist es mustahab, oder es ist erstmal Pflicht, dass man eben nichts anzieht, was dem Körper zugeschnitten ist. Das heißt mit anderen Worten, man zieht, es ist mustahab, sunnah, dass man als Mann zwei Tücher zum Anziehen benutzt. Das heißt ein Tuch, um die untere Hälfte des Körpers zu bedecken, und das andere Tuch, um die obere Hälfte des Körpers zu bedecken. Es ist am besten, es ist Sunnah, dass es weiße Kleider sind. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, إِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضِ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. Der Hadith ist sahih und bei Abu Dawud. Das heißt, zieht von den Kleidern die weißen Kleider an. Denn sie sind die besten eurer Kleider. Und wickelt auch darin die Toten ein. Aber die Ulama haben gesagt, dass auch andere Farben erlaubt sind. Andere Farben, auch, das heißt, man kann auch einen schwarzen Ihram oder einen blauen Ihram oder einen bunten Ihram, aber am besten ist es weiß, und Alhamdulillah, das machen auch die Menschen heutzutage eigentlich alle. Ja. Die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man sich entfernt vom bequemen Leben und sich entfernt vom üppigen Leben und sich erinnert an daran, an den Tod erinnert, denn man wird auch in so zwei oder noch mehr Tücher, wie wir erwähnt haben, eingewickelt werden. Aber man wird auch in Tüchern eingewickelt werden, wenn man als Toter stirbt. Und man soll sich erinnern an die Auferstehung, denn man wird Auferstehung ohne Kleider, am Tag der Auferstehung werden alle Menschen da sein ohne Kleider, und der Reiche und der Arme, die werden alle nebeneinander sein, und der Gesunde und der Kranke. Und es gibt mit Sicherheit noch andere Weisheiten. Dass man sich von den Kleidern entfernt, die einem zugeschnitten sind vor dem Ihram, ist Sunnah. Und Pflicht wird es nach dem Ihram. Das heißt, sobald man den Ihram gefasst hat, muss man nächstmöglich die Kleider ausziehen und den Ihram, die Ihramkleidung anziehen. Das heißt, als Mann diese ungenähten Kleider. Na. Entschuldigung, nicht die ungenäht, sondern dem Körper nicht zugeschnitten. Wenn man diese Sachen gemacht hat, dann ist man vorbereitet für den Ihram. Das ist noch nicht der Ihram, wie viele Leute denken. Na. Es gibt eine Sache, was manche Leute denken. Manche Leute denken, dass es vor dem Ihram irgendein Gebet gibt oder nach dem Ihram irgendein Gebet gibt. Es gibt überhaupt kein Gebet, was speziell für den Ihram reserviert ist. Gibt es nicht. Sondern was überliefert worden ist, ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Anas das Dhuhr-Gebet verrichtet hatte und danach den Ihram gemacht hat. Das heißt, er hat dann das Dhuhr-Gebet verrichtet und danach Ihram gemacht. Deswegen haben die Ulama gesagt, Sunnah ist, dass man den Ihram macht nach einem Pflichtgebet. Nach einem Pflichtgebet, das ist die Sunnah. Aber es gibt kein spezielles Gebet dafür. Na. Und manche Leute denken, und das ist auch eine sehr weit verbreitete Sache, dass Ihram unbedingt dort gemacht werden muss, wo eine Moschee ist, wo der Miqat ist. Also, an diesen verschiedenen Zonen, die wir vorhin erklärt haben, hat man heutzutage Moscheen gebaut. Die Moscheen sind allerdings nicht für den Miqat, sondern die Moscheen sind für die Leute, die dort wohnen. Und auch gedacht dafür, dass wenn man schon dort ist und vielleicht eine Gebetszeit ist, dass man dort eben sein Gebet verrichtet. Aber manche Leute denken, sie müssen bei diesem Miqat anhalten und dort den Ihram, dort die Kleidung anziehen vom Ihram. Natürlich, Ihram müssen sie dort fassen zu diesem Zeitpunkt. Aber manche Leute, die müssen denken, sie müssen in der Moschee diesen Ihram fassen. Das ist Quatsch. Und man muss auch nicht in dieser Moschee beten am Miqat. Das alles gehört nicht zur Sunna dazu. sondern man macht den Ihram an irgendeinem Teil von dieser Zone, an irgendeinem Stück von dieser Zone. Wenn man dann den Ihram in den Ihram-Zustand umgeht, gibt es drei verschiedene Arten von Hajj. Es gibt drei verschiedene Arten von Hajj. Und das ist insofern wichtig, weil man ja jetzt in den Ihram, wenn man jetzt die Absicht fassen will, was man macht überhaupt. Und man hat die Wahl, eine von drei Formen von Hajj durchzuführen. Die erste Form nennt man auf Arabisch Tamattu'. Die zweite Form ist Qiran. Und die dritte Form ist Ifrad. Tamattu' bedeutet, dass man innerhalb dieser drei Monate, die wir erwähnt haben, Shawwal, Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah, innerhalb dieser drei Monate, natürlich, innerhalb dieser drei Monate Umrah macht. Das heißt, man fasst die Absicht, bei diesem Miqat eine Umrah zu machen. Und dann bleibt man in Mekka und macht die Umrah. Und wenn man die Umrah fertig hat, und wir werden nachher sehen, wie die Umrah geht, ganz genau, aber wenn man die Umrah fertig hat, danach befreit man sich aus dem Ihram-Zustand und bleibt in Mekka. Und dann, Yawm al-Tarwiyah, am 8. von Dhul-Hijjah, geht man dann irgendwann nach Mina. Und fasst wieder die Absicht, also fasst die Absicht, wo man gerade ist, und die Absicht für Hajj. Und tritt wieder in den Ihram-Zustand ein, innerhalb der Haram-Zone. Oder innerhalb der Miqat-Zone, besser gesagt. Das ist die erste Form, macht dann Hajj. Fertig. Die zweite Form ist Ifrad. Ifrad bedeutet einfach nur, dass man Hajj macht. Man kommt hin mit der Absicht, Hajj zu machen, und macht keine Umrah. Und man bleibt eben so lange im Ihram, bis man die Hajj beendet hat. Oder besser gesagt, bis man zu dem Zeitpunkt gekommen ist, wo man seinen Ihram befreien darf. Die dritte Form ist Al-Qiran. Das heißt, man macht Ihram für Hajj und Umrah gleichzeitig. Und man macht beim Qiran genau die gleichen Taten wie beim Ifrad. Das heißt, jemand, der nur Hajj alleine macht, und jemand, der Hajj mit Umrah zusammen verbindet, gleichzeitig und Qiran macht, macht die gleichen Taten, nur dass er bei seinem Tawaf und bei seinem Sa'i beabsichtigt, dies für die Umrah zu tun und für die Hajj. Das werden wir alles noch, inshallah, im Einzelnen sehen. Nur, ich habe das erwähnt, weil man muss ja jetzt wissen, weil es ist ein chronologischer Ablauf. Man muss wissen, wenn man in den Ihram eingeht, mit welcher Absicht man reingeht. Für Hajj oder für Umrah oder für beides. Na. Denn die Taten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, sind gemäß den Absichten. Sind gemäß den Absichten. Na. Und wie wir nachher sehen werden, gibt es für den Mutamatti', denjenigen, der Tamattu' machen möchte, und für denjenigen, der Qiran machen möchte, der muss eine Fidya opfern, der muss ein Tier opfern, so wenn er nicht zu den Leuten gehört, die bei der heiligen Moschee wohnen. Das heißt im Haram-Bezirk. Jetzt gibt es eine Meinungsverständnis zu den Fuqaha. Welche ist die beste Form vom Hajj? Welche ist die beste Form vom Hajj? Die Al-Shafi'iyya und die Al-Malikiyya sagen, dass der Ifrad die beste Form des Hajj ist. Das heißt, dass man nur Hajj alleine macht und keine Umrah hinzufügt. Und sie begründen es damit, dass derjenige, der Ifrad macht, braucht kein Opfer zu bringen. Und Opfer zu bringen ist ein Hinweis auf Vollständigkeit, auf Unvollständigkeit. Denn der Grund, warum man Opfer bringen muss, ist offensichtlich, dass man nicht mehr aus der Haram-Zone rausgeht. Normalerweise, wenn man Tamattu' macht, macht man erstmal Umrah. Dann müsste man eigentlich wieder rausgehen und dann wieder reingehen, in die Haram-Zone rein. Denn man darf ja erst Hajj machen, Umrah machen, wenn man vom Miqat aus den Ihram gemacht hat. Und das macht der Mutamatti' nicht, sondern er bleibt in der Haram-Zone, bis Hajj ist, und macht dann von innerhalb der Zone, macht er Ihram. Und deswegen haben sie gesagt, das Opfer, was er leisten muss, ist ja, weil er nicht aus der Zone rausgeht. Und deswegen muss er Opfer leisten. Und das ist ein Hinweis auf Unvollständigkeit. Und deswegen ist Ifrad besser als Tamattu' und Qiran. Und ihr nächster Beleg ist, dass die drei Khulafa, Abu Bakr, Umar und Uthman, radiallahu anhum, während ihrer Kalifatenzeit immer Ifrad gemacht haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, haltet euch an meine Sunnah und die Sunnah der rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen, nach mir. Beißt auf ihnen, also beißt auf ihrer Sunnah mit den Backenzähnen fest. Also haltet euch fest daran. Ja, Rashidin. Na, das ist ihre Begründung gewesen. Al-Hanafiyya bleibt noch übrig, Al-Malikiyya. Al-Hanafiyya, sie haben gesagt, Al-Qiran ist die beste Art. Und ihr Beleg dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur einmal in seinem Leben Hajj gemacht hat und er hat Qiran gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, sagen sie, wird für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam nur die beste Form des Hajj auswählen. Und sie begründen es auch weiterhin damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm es angeordnet hat, Qiran zu machen. Es war für ihn Pflicht, wie es in Al-Bukhari überliefert ist. Also der Prophet, haben sie gesagt, wurde angeordnet, Qiran zu machen. Und sie sagen weiterhin, es ist die Tatsache, dass der Qiran, der Qarin, dass er ein Opfer leisten muss, ist kein Argument, dass es schlechter ist, als Ifrad Hajj alleine zu machen, sagen sie. Warum? Weil erstens ist dieses Opfer angeordnet von Allah subhanahu wa ta'ala und zweitens, das ergibt sich aus dem ersten, ist es somit ein weiterer Gottesdienst hinzugefügt. Es ist ein Gottesdienst mehr. Und es ist ja angeordnet. Also, sagen sie, kann es nicht sein, dass dieser dass die Koranform schlechter ist als Ifrad, denn er macht das gleiche wie der Mufrid, wie den, der alleine macht, nur dass er die Absicht für zwei Gottesdienste hat, für Umrah und Hajj, und er opfert noch zusätzlich ein Tier. Wie kann es also dann schlechter sein? Dann, die Hanbaliyya, sie sagen, Tamattu' ist die beste Art. Und gegenüber dem Ifrad, das heißt Tamattu', ich sage nochmal, bedeutet, dass man erstmal Umrah macht, im Haram bleibt und dann Hajj macht. Okay? Sie sagen es erstmal in Bezug auf das Opfer, was sie leisten müssen, das ist wieder ein zusätzliches Ritual. Also ist es auf jeden Fall besser als Ifrad, denn sie machen eine Umrah zusätzlich und ein Opfer. Und sie sagen, es ist besser als Qiran, denn wir machen eine Umrah und ein Hajj. Nicht einfach Hajj mit der Absicht für Hajj und Umrah. Also ist es besser. Und es ist besser als Ifrad zusätzlich noch, weil sie auch noch ein Opfer leisten müssen. Dann antworten die Hanafiyya darauf. Und sie sagen, Qiran ist aber trotzdem besser als Tamattu', auch wenn man eine extra Umrah beim Tamattu' macht. Weil man beim Qiran die ganze Zeit im Ihram-Zustand ist. Beim Tamattu' ist es ja so, ich mache Umrah und bin dann im Weihzustand, Ihram-Zustand. Und wenn ich fertig mit meinem Ihram bin, dann löse ich meinen Ihram-Zustand und kann normale Kleidung wieder anziehen, darf alles machen, was vorher verboten war. Darf alles machen, was durch den Ihram verboten worden ist. Und dann irgendwann mal am 8., spätestens am 9. Dhul-Hijjah, ziehe ich meinen Ihram wieder an für die Hajj. Und in der Zwischenzeit waren mir die Dinge erlaubt, die mir verboten waren. Allerdings, wenn ich Qiran mache oder Ifrad, ist es mir die ganze Zeit verboten, solange ich dort bin. Und deswegen sagen sie, ist eine größere Anstrengung, wenn man die ganze Zeit im Ihram-Zustand ist. Und wenn es eine größere Anstrengung ist, dann gibt es auch mehr Belohnung. Dann antworten die Hanabila auf diese Sache und sagen sie, dass Nur weil es mehr Anstrengung ist, heißt es noch lange nicht, dass es mehr Belohnung gibt. Das ist ein Grundsatz. Anstrengung? Grundsätzlich ja, aber muss nicht sein, dass es unbedingt mehr Belohnung ist. Und ein Beleg dafür ist, oder nicht dafür direkt, aber ein Beleg dafür sagen sie, dass Tamattu' besser ist als Qiran. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam Qiran gemacht hat und kein Tamattu', ist es der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Es ist folgendes. Derjenige, der Qiran macht und beabsichtigt, also Hajj und Umrah gleichzeitig zu machen, also praktisch ist die Umrah in der Hajj verschmolzen, weil er macht keine extra Rituale, nimmt sein Opfer mit sich. Nimmt sein Opfer mit sich von seinem Ort aus, wo er losstartet. Der Mutamattih dagegen kann sich ein Opfer kaufen von Makkah aus. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sein Opfer mitgenommen von zu Hause aus. Hadi, sein Hadi nennt man das. Für Quran oder für Tamattu'. Und er sagte, er hat denjenigen, die Tamattu' machen wollten, angeordnet. Also einige Sahaba haben erstmal Tamattu' gemacht. Das heißt, sie wollten nur Umrah machen und später irgendwann Hajj. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ihram gemacht für Hajj und Umrah gleichzeitig. Das heißt, er würde bis in dem Ihram-Zustand bleiben, bis am Ende, bis er mit Hajj fertig ist. Als dann einige Sahaba Umrah gemacht haben, hat er ihnen angeordnet und gesagt, wer kein Hadi dabei hat, wer kein Opfertier dabei hat, wie ich, weil er eben Qiran macht, muss sich jetzt in so seinem Ihram-Zustand lösen. Denn er macht Umrah, löst sich vom Ihram-Zustand und nachher macht er dann Hajj. Macht er den Ihram wieder für die Hajj. Und dann waren einige Sahaba traurig darüber. Und dann sagt der Prophet ﷺ eben diesen Satz: Wenn das, was passiert ist, noch vor mir stünde, dann hätte ich mein Opfertier nicht mitgenommen. Das heißt, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, Tamattu' zu machen wie ihr, o Sahaba, dann hätte ich es gemacht wie ihr. Aber da ich mein Hadi, mein Opfertier mitgebracht habe nun einmal, bin ich jetzt verpflichtet, in meinem Weihzustand zu bleiben, denn ich darf erst meinen Weihzustand verlassen, wenn das Opfertier geopfert worden ist. Und er muss seinen Quran praktisch vollenden. Deswegen sagen die Hanabila, gegenüber die Hanafiya sagen, dieser Hadith ist eindeutig bedeutet, dass der Prophet sallam sagt, als würde er es bereuen, was er getan hat. Er sagte, wenn das noch vor mir läge, was ich schon getan habe, dann würde ich Umrah machen. Und den Weihzustand ablegen und dann wieder Hajj machen. Also ich würde Tamattu machen wie ihr. Aber jetzt ist passiert, was passiert ist. Die Hanafiya sagen daraufhin, nein, offensichtlich hat er das gesagt, um sie zu trösten. Denn Allah SWT hat ihn ja angeordnet, es so zu machen, wie er es gemacht hat. Wallahu a'lam, es gibt einige Ulama, die der Ansicht sind, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dass es je nach Situation am besten für den Menschen ist. Derjenige, der sich den Ifrat leisten kann, macht den Ifrat. Und derjenige, der nicht weiß, dass er nochmal nach Mekka kommt, der macht Umrah und Hajj. Und derjenige, der zum Beispiel das passiert, was Aisha passiert, wie wir gleich sehen werden, sie macht, oder vielleicht nicht heute unbedingt sehen werden, sie macht am besten Quran. Also es ist für jede Situation das Beste. Das ist eine Ansicht und die andere Ansicht habt ihr gehört. Na, und somit sind dann auch alle Hadithe im Einklang. Wenn man dann in den Ihram-Zustand eingetreten ist, sagt man لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Und das bedeutet übersetzt لبيك ist ein Aufruf, eine Zusage, was man sagt: O Allah, hier bin ich und folge deinem Ruf. Ich folge dem Ruf. Denn es ist überliefert, oder es heißt im Koran: Wa'adhin fi nasi bil Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Ibrahim und rufe unter den Menschen zum Hajj auf. Und durch Labbaik Allahumma Labbaik folgt man diesem Ruf von Ibrahim a.s. La sharika lak heißt, du hast keinen Partner. Labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Wahrlich, das Lob und die Gunst gehört dir und das ganze Reich. La sharika lak, noch einmal Betonung, du hast keinen Partner. Und das soll man öfter sagen. Und der Mann sagt es laut und die Frau sagt es leise. Und der Beleg, dass man es laut sagt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amura ashabi wa ma'i an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Zu mir ist Jibril sallallahu alaihi wasallam gekommen und er hat mir angeordnet und dass ich meinen Freunden anordnen soll und diejenigen, die mit uns sind, dass wir unsere Stimmen erheben sollen mit diesem Ihlal, also mit der Talbiya und diesem Gedenken. Und das gilt nur für die Männer, denn für die Frauen ist das Erheben der Stimme vor Männern verboten, denn selbst im Gebet, wenn es dringend ist, weil der Imam irgendetwas falsch macht, zum Beispiel eine Raka'a auslassen möchte oder eine Wajib unterlassen würde, dann selbst dann ist es für sie verboten zu reden, sondern sie klatscht, wie wir gesagt haben, und die Männer machen Tasbih. Das weist darauf hin, dass die Männer ihre Stimme erheben und die Frauen ihre Stimme nicht erheben dürfen vor den Männern. Jetzt gibt es eine Frage: Wann hört die Talbiya auf in Bezug auf die Umrah? Also wenn ich Tamattu' mache, mache ich erstmal Umrah und danach Hajj. Und bei der Umrah sage ich auch Talbiya. Das machen viele Leute nicht. Bei der Umrah macht man genauso die Talbiya. Es heißt ein Hadith bei Tirmidhi, heißt: Kana yumsiku an at-talbiyati fi al-umrati idha istalama al-hajar. Das heißt, sobald man mit dem Tawaf beginnt. Der Hadith heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in der Umrah hat er mit der Talbiya aufgehört, sobald er den Stein berührt hat. Und den Stein berührt man, es ist Sunnah, ihn zu berühren, bei jeder Rundung, also auch am Anfang. Und sobald er ihn berührt hat, hat er mit der Talbiya aufgehört. Dieser Hadith sagt der Tirmidhi, dass er Hasan und Sahih ist, und daran halten sich auch die Mehrheit der Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten haben nach diesem Hadith gehandelt, und es gibt auch andere Ulama, wie Sheikh al-Albani, rahimahullah, die ihn als schwach eingestuft haben. Und in Bezug auf die Hajj, dieser Hadith ist Sahih. In Bezug auf die Hajj heißt es: فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. Er pflegte so lange Talbiya zu machen, bis er die Jamrat al-Aqabah, das ist die größte von den drei Säulen, die man bewirft, bei der die Steinigung macht, am Tag von Eid-Tag, Yom al-Nahr, die größte von diesen drei Säulen, wenn man sie bewirft, wenn man damit fertig ist, hört die Talbiya auf für den Hajj. Okay? Das ist eine wichtige Sache. Eine wichtige Sache gibt es, und zwar für die kranken Leute. Eine Frau war krank und wollte Hajj machen, und dann sagte der Prophet zu ihr, der Hadith bei Bukhari Muslim: وَقُولِي اللَّهُمَّ إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Das heißt: O Allah, ich verlasse den Weihzustand in dem Moment, wo du mich festhältst. Gemeint ist, wo ich nicht mehr weiter kann. Wo ich eben aufgrund meiner Krankheit nicht mehr weitermachen kann. Und diese Voraussetzung, da gibt es eine Meinung für die Verschiedenheit unter den Ulama, wann man diese Voraussetzung sprechen darf. Und zwar bei Al-Shafi'i und Al-Hanabila darf man diese Voraussetzung nur sprechen, wenn man auch krank ist. Und das ist die richtigere Ansicht, weil das die Bedeutung des Hadithes ist. Denn ursprünglich gesehen musst du deinen Hajj vollenden oder deine Umrah vollenden. Und sobald es als Grundsatz im Fiqh gilt, sobald es eine Ausnahmeregelung gibt, gilt die Ausnahmeregelung für genau die Situation, in der diese Ausnahmeregelung überliefert ist. Und hier ist eine Frau gekommen, die krank ist. Und der Prophet hat es ihr erlaubt. Also kann man nicht sagen, dass man diese Ausnahmeregelung auch für Gesunde machen darf. Das ist die Begründung, warum das die richtigere Ansicht ist. Und der gesunde Mensch darf das eben nicht sprechen. Sondern der. Und der Vorteil ist eben, wenn man das spricht, dann tritt man aus dem Ihram-Zustand aus, wenn man aus Grundkrankheit nicht weitermachen kann und braucht auch keine Fidya zu leisten. Und braucht keinen Ersatz zu leisten. Ja? Für das Austreten aus dem Ihram. Na. Wie gesagt, die Talbiya, die man spricht für die Hajj oder für die Umrah, ist einfach, dass man sagt, Labbaik Allahumma Hajja oder Hijja oder Umrah oder Hajjatan wa Umrah, wenn man beides will. Ja, das ist einfach. Es gibt keine spezielle Form, wie man es unbedingt sagen muss, aber man sagt es einfach laut. Na. Eine Angelegenheit gibt es für diejenigen, die sich die ansässig sind, sesshaft sind bei der heiligen Moschee in Mekka, gibt es für sie Tamattu, das ist eine Meinung von den Ulama. Die Mehrheit sagt, dass es für sie dass es für sie Tamattu gibt, wie für alle anderen Muslime auch. Nur, wenn sie das machen, brauchen sie kein Opfer zu leisten. Der Unterschied also ist folgender. Jemand, der Tamattu macht, ist also wie gesagt, Allah weiß wie oft mal, ist jemand, der Umrah macht und dann in Haram bleibt und danach Hajj macht. Und das ist jemand, der natürlich von außerhalb kommt, geht praktisch in die Zone rein und bleibt dann dort drin und macht von innerhalb Ihram. Das ist eigentlich müsste er rausgehen. Und weil er von innerhalb Ihram macht, und das auch so macht man es auch, weil so ist der Gottesdienst einfach vorgeschrieben, dann muss er Opfer leisten. Aber jemand, der doch schon wohnt, die Regelung heißt auch im anderen Hadith, dass wenn jemand innerhalb der Zone wohnt, macht er von dem Ort aus Ihram, wo er wohnt. Also haben sie ja nichts falsch gemacht, sondern sie befinden sich ja also zu Hause. Okay? Das ist die stärkere Ansicht, dass sie eben kein Opfer leisten müssen. Und bei Hanafiya, sie sind der Ansicht, dass es kein Tamattu gibt für sie, überhaupt keinen gibt. Und wenn sie es doch machen, dann müssen sie Opfer leisten. Und die Meinungsverschiedenheit ist eine Meinungsverschiedenheit des Verständnisses eines Verses aus dem Koran. Surat al-Baqarah. Im Vers 196. Allah ibarik. Assalamu alaikum. Naam. Im Vers 196 ist die Frage am Ende des Verses ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Das ist eben eine Meinungsverschiedenheit, worauf sich ذَلِكَ in diesem Vers bezieht, aber es ist aber eine arabische Angelegenheit, insofern brauchen wir sie jetzt nicht erwähnen. Vielleicht gibt es eine Angelegenheit, was ist mit jemandem, der Umrah macht innerhalb der 3 Monate? Und dann nach Hause geht. Und dann wieder Hajj machen kommt. Also diese Person, sie gilt nicht als Mutamatta. Okay? Sie gilt gar nicht als Mutamatta. Weil Tamatta bedeutet, dass man in dieser Haramzone bleibt. Und dann dort Hajj macht. Und nicht vorausgegangen ist. Und jetzt erwähne ich es doch, weil es schadet nicht, wenn man es erwähnt. Und zweimal erwähnt, beim nächsten Mal nochmal oder nochmal. Und zwar, wenn eine Frau zum Beispiel ihre Periode bekommt und nur noch wenige Tage vor Arafat ist, also am Tag von Arafat spätestens muss sie nach Arafat gehen, weil das ist das Wichtigste am Hajj. Und wenn sie aber Tamattu machen will, das heißt, sie will erst Umrah machen und dann Hajj machen, und angenommen, sie kommt eine Woche vorher und sagt, wunderbar, ich mache jetzt Umrah, und dann warte ich ein paar Tage und dann mache ich Hajj und gehe nach Arafat. Wenn sie allerdings plötzlich nachdem sie ankommt, ihre Periode bekommt und jetzt nicht mehr Umrah machen kann, weil sie darf nicht mit der Periode, in diesem Zustand, darf sie nicht in die heilige Moschee gehen. Sie darf in gar keine Moschee gehen. Und Mekka auch nicht. Und sie darf damit keinen Tawaf machen. Sie kann Sa'i machen. Aber Tawaf darf sie nicht machen. Also kann sie keine Umrah machen. Dann automatisch wird sie Muqarina. Automatisch geht ihr Zustand über in Qiran. Das heißt, sie hat die Absicht gemacht für Tamattu, für Umrah und danach Hajj. Und automatisch geht ihre Absicht über in Qiran. Das heißt, sie macht Hajj mit der Absicht Umrah, ist damit inbegriffen. Und sie macht den Tawaf für Hajj, macht sie ihre Absicht für Umrah und für Hajj und auch ihren Sa'i macht sie für Umrah und für Hajj. Automatisch. Weil sie hat gar keine andere Wahl. Sie kann gar keine Umrah mehr vorher machen. Und das ist Aisha radiallahu anha passiert. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, und der Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud, Tawafuki bil Bayt, wa bayna as-Safa wal Marwa, yakfiki li hajjatika wa umratik. Das heißt, dein Tawaf um das Heilige Haus, also das Zirkulieren, das Heilige Haus, und dein Umherschreiten zwischen as-Safa und al-Marwa, den zwei Hügeln, neben der Heiligen Moschee, reichen dir aus, genügen dir für dein Hajj und für deine Umrah. Und das ist ein Beweis, dass sie kein Tamattu' gemacht hat, obwohl sie es vorhatte. Sondern sie hat Qiran gemacht. Und das ist auch ein weiterer Beweis, weil es gibt auch in Meinungsverschiedenheit, manche Ulama sagen, es ist besser, wenn der Qiran einen zweiten Tawaf macht oder eine zweite Umrah macht. Aber das ist ein klarer Beweis, dass der und auch wegen anderen Hadithen, dass der Qiran keine zweiten Umrah macht und keinen zweiten Tawaf macht und keinen zweiten Sa'i macht. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und das ist die richtige Ansicht wegen diesem Hadith und einem anderen Hadith, der belegt, dass die Leute, die Qiran gemacht haben, keinen zweiten Tawaf gemacht haben und auch keinen zweiten Sa'i gemacht haben. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wenn der Zustand später kommt, kann es sein, dass umsonst noch für die Frau